Gleich neben unserem Plattenbau war ein Park, den ich vom Fenster aus sehen konnte. Wir sind darin spazieren gegangen, aber nie wäre mir eingefallen, ihn einmal zu durchqueren und an einer anderen Stelle zu verlassen als dort, wo ich hineingegangen war. Auf der anderen Seite des Parks lag der gute Teil des Viertels, in dem ich aufgewachsen war. Bevor ich aufs Gymnasium ging, kannte ich niemanden, der dort wohnte. Dass in meiner Stadt Lehrerkinder und Ingenieurskinder wohnten, an Orten, zu denen man mit dem Bus fahren musste, das war mir natürlich klar. Aber dass mein Teil der Stadt freistehende Einfamilienhäuser mit riesigen Gärten hatte, wusste ich nicht. Der Park war wie eine natürliche Pufferzone zwischen den Eigenheimen und den Plattenbauten. Heute gibt es in meinem Quartier, wie es von Stadtentwicklern genannt wird, ein Quartiersbüro, also einen blauen Container mit Sozialarbeitern drin, die Spielenachmittage und Seniorenkinoabende veranstalten. Man darf das herzig finden, und ich habe prinzipiell nichts gegen den Versuch, das Leben der Menschen in hässlichen Vierteln etwas schöner zu machen. Aber dieser Versuch ist zugleich Ausdruck einer Ausgrenzung der Menschen, die man zur Unterschicht zählt. Wenn eine Stadt sich entschließt, einen Stadtteil als Problemviertel zu bezeichnen, dann ist das eben nicht allein bezeichnend, sondern immer auch prägend, performativ. Genauso wie eine Standesbeamtin zwei Menschen zu Eheleuten erklären kann, kann der Staat Bürger zu Problemen erklären. Die Wirtschaft macht Menschen arm. Aber erst die für arme Menschen gewählte Bezeichnung sozial schwach stempelt sie dazu. Was gesagt wird, formt immer auch unsere Wahrnehmung. Und was von uns erwartet wird, bestimmt immer auch, wie wir uns verhalten.